Zum Monat des gemeinsamen antiamerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli würdigte die britische Zeitung Ralkar Nummer Juli bis August in einem Beitrag den Genossen Kim Il-sung dafür, dass er im Koreakrieg den US-Imperialismus, den sogenannten Stärksten der Welt, auf die Knie gezwungen und den Beginn seines Untergangs eingeleitet hatte.